Aus gleichem Anlass gaben kürzlich das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pektusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung. Und ein Lehrstuhlleiter der Fakultät für Politologie der Damaskuser Universität in Syrien, Sabiru Balul, eine Stellungnahme ab. Darin betonten sie, am 25. August 1960, an dem Generalissimus Kim Jong-il die 105. Seoul Panzergarde-Division Dugyongsu der koreanischen Volksarmee inspiziert habe, sei ein historischer Meilenstein beim Aufbau der revolutionären Streitkräfte Koreas gelegt worden. Dank der Führung der Songun-Revolution durch Kim Jong-il sei die TVRK in eine Militär- und Atommacht verwandelt worden.